Und denjenigen, die glauben und denen ihre Nachkommenschaft im Glauben nachfolgt, lassen wir ihre Nachkommenschaft sich ihnen anschließen. Und wir verringern ihnen gar nichts von ihren Werken. Jeder Mann ist an das, was er erworben hat, gebunden.